Eine Truppe von 5 Antivirus-Programmen mit künstlicher Intelligenz haben Computerviren und kriminellen Hackern den Kampf angesagt. Die Computer Force. In der Innenwelt der Computer führt Rom das Kommando. Debug, sein Stellvertreter, besitzt die so wichtige Fähigkeit, kaputte Daten zu reparieren. Wie und was er zu reparieren hat, sagt ihm Dekodar, der Professor der Computer Force. Er ist das Datenanalyseprogramm und verlässt sich ganz auf seine Logik. Der nächste im Bunde ist die Technik-Spezialsoftware Grid. Kaum ein Prozessor ist ihm zu kompliziert, um ihn unter seine Kontrolle zu bekommen. Für die Koordination und Information sorgt Micron, die allwissende Datenbank. Der Computerfreak Danny ist der einzige Mensch, der mit der Computer Force kommunizieren kann. Als Team kämpfen sie gemeinsam gegen die Computerkriminalität. Ihre Hauptfeinde sind die Glitches, eine üble Bande von Virusprogrammen, die von dem finsteren Hackerboss Mr. Masterbit programmiert wurden, um die Weltherrschaft über alle Computer der Welt zu erlangen. Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bit und Bit und Byte und Byte, ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Sehr geehrte Anwesende, abschließend möchte ich nochmals die Aufgaben und Ziele unseres Unternehmens Arktis erklären. Da die Welt Gefahr läuft, durch die sich ständig verschlimmernden Umweltschäden die letzten Paradiese, vornehmlich die Polarregionen, zu verlieren, haben wir die Nova Polaris erschaffen. Dieses U-Boot ist das modernste und technisch ausgereifteste Unterwassergefährt, was je gebaut wurde. Mit diesem Hightech-Gefährt wollen wir die Ursachen für das Abschmelzen der Polkappen erforschen und so die Grundlagen für eine Rettung der Eismeere schaffen. Ich möchte mich im Namen aller Beteiligten für ihre geistige und finanzielle Unterstützung bedanken. Die Nova Polaris wird morgen in aller Früh auslaufen und sich ihrer Aufgabe widmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Kimli, Ihr Vortrag war fantastisch. Vielen Dank, Herr Reuter. Ich würde gern für meinen Fernsehsender mit Ihnen auf die Reise gehen. Ich weiß nicht so recht. Ich könnte Ihre Arbeit dokumentieren. Kommen Sie morgen um 6 Uhr an den Quai. Ja, kann ich mit Ihnen auf hohe See gehen? Wir werden sehen. Ah, da sind Sie ja. Puh, ist das früh. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Daran werden Sie sich aber gewöhnen müssen. Das heißt, Sie nehmen mich mit? Ja. Herzlich willkommen an Bord. Ihre Aufgabe wird es sein, der Welt zu zeigen, wie wichtig unsere Mission ist. Das freut mich. Boah, ist das ein riesiges Schiff. Wie viel Mann Besatzung werden denn für dieses Unternehmen benötigt? 75. Nein, jetzt 76. Kommen Sie, ich erkläre Ihnen das Boot. Was ist denn das für ein Gebilde neben dem Periskop? Das ist der Laserkopf. Laserkopf? Sehen Sie, das U-Boot muss sich seinen Weg durch das ewige Eis bahnen. Ah, eine Art Lasereisbrecher. So ungefähr. Auch können wir die Außenhaut des Rumpfes sehr hoch erhitzen. Ah, die Nova Polaris schneidet sich wie ein heißes Messer durch Butter. Ja, wenn Sie so wollen. Aber dafür benötigt man ja Unmengen von Energie. Das können Sie laut sagen. Kommen Sie hier runter. Hier wird die benötigte Energie erzeugt. Neueste Wasserstofffusionstechnologie. Das ist das erste Kraftwerk seiner Art. Mir fehlen die Worte. Wir nennen es Bio-Engine. Es ist absolut unschädlich für Mensch und Umwelt. Vielleicht die Energieform der Zukunft. Wieso vielleicht? Die Kosten und die Steuerung sind zu aufwendig. Unser Kraft-Goliath wird von der Hauptrechen- und Verarbeitungszentrale hier in London gesteuert. Wir hätten all die Computer nicht im Boot untergebracht. Wie ein Raumschiff, das von einer Bodenzentrale gesteuert wird. So, und das ist unsere Bordcomputerzentrale. Hier werden die Mess- und Forschungsdaten erfasst, gesammelt und dann nach London weitergegeben. Ah, das Signal zum Auslaufen. Wie spannend. Es geht los. Jetzt sind wir schon seit einer Woche auf See. Ja, die Zeit vergeht schnell. Frau Kimble, wir müssen jetzt tauchen. Noch 2 Seemeilen, dann beginnt das ewige Eis. Gut, gehen wir auf Tauchstation. Kommen Sie, Reuter. Verabschieden Sie sich von der Sonne und der frischen Luft. Davon müssen wir uns eine Weile trennen. Für genau einen Monat. Winkfort, schließen Sie die Luken. Jo, Captain. Auf Tiefe gehen. Ei, ei. Das Hitzeschild und der Laser müssen aktiviert werden. Ja, wir haben das Eis gleich erreicht. Ah, da sind Sie ja. Haben Sie alles vorbereitet? Ja, alles funktioniert bestens. London hat die Fusionskammer auf hohen Energiebedarf programmiert. Gut, dann Hitzeschild und Anti-Eis-Laser an. Wir haben das Eis erreicht. Das Hitzeschild hat Solltemperatur erreicht. Der Laser ist auch bereit. Captain, schalten Sie die Steuerung auf Autopilot. Haben umgeschaltet. Hier Zentrale London. Haben Steuerung übernommen. Verstanden. Wozu ist das gut? Die Zentrale in London steuert die Geschwindigkeit und den Kurs. Von Hand ist das nicht möglich, da der Laser und das Hitzeschild computergenau mit der Geschwindigkeit abgeglichen werden müssen. Ah ja. Wir arbeiten uns jetzt in das Eis vor. Smith, wie sieht es mit den Messcomputern aus? Arbeitet alles planmäßig. Die Sensoren erfassen bereits Werte aus dem Eis. Nova Polaris an Rechenzentrale. Übersenden jetzt die ersten Messdaten. Sehr gut. Dann mal rüber damit. Wir haben jetzt 60 Meter Tiefe erreicht. Danke, Captain. Ganz schön tief. Es geht noch tiefer. Aber bedenken Sie, wir schlängeln uns durch tausende Tonnen von Eis. Was würde eigentlich passieren, wenn die Fusionskammer defekt ist? Ich bitte Sie, malen Sie nicht den Teufel an die Wand. In solch einem Fall sind wir Gefangene der Antarktis und klemmen im Eis fest. Na, das ist ja beruhigend. Nach 3 Stunden werden wir wie Fischstäbchen tief gefangen. Smith, bitte! Entschuldigung. Hier London, wir regeln jetzt Ihre Geschwindigkeit herunter. Kontrollpunkt 1 ist erreicht. Machen Sie sich bitte für die Entnahme von Eisproben bereit. Was ist das? Der Laserüberwachungsdetektor gibt Alarm. Was hat das zu bedeuten? Moment. Hier London, die Laserenergie lässt nach. Was haben Sie gemacht? Nichts, da war einfach Alarm. Da muss etwas bei Ihnen nicht stimmen. Verdammt! Der Computer spielt verrückt. Ich habe die Nova Polaris nicht mehr unter Kontrolle. Die Fusionskammer verliert zunehmend an Leistung. Wenn wir das nicht hinbekommen, versagt der Laser und das Hitzeschild. Und was das bedeutet... Na ja! Schnell, wir müssen herausbekommen, was mit dem Computer los ist. Da sehen Sie, auf dem Kontrollschirm. Himmels Willen, das Schiff dreht sich um seine eigene Achse. Oh. Oh. Hilfe, tun Sie was. Das gibt's doch nicht. Schnell, rufen Sie London. Schon dabei. London, bitte komm. Hier, London, ist bei euch alles okay? Der Funk war abgebrochen. Okay, ist gut. Was in aller Welt macht ihr da? Wir haben uns gedreht, als würde uns ein Riese als Spielzeug benutzen. Wir haben das mitbekommen. Der Computer spielt verrückt. In den Datenbanken mit den Messwerten sind nur noch Witze gespeichert. Sind die betrunken oder was? London, das meint ihr nicht ernst. Treffen sich ein Österreicher, ein Russe und ein Bayer? Hören Sie doch auf damit! Jetzt geht das schon wieder los. London, schnell, unternehmen Sie was. Wir drehen uns wieder. Bei uns flackern die Monitore. Wir wissen auch nicht, was... London. Hallo, London. Der Funk ist abgebrochen. Es wird wieder ruhiger. Jetzt geht auch noch das Licht aus. Ich sehe nichts. Da, auf dem Hauptmonitor. Was in aller Welt ist das? Ist das eine scheußliche Fratze? Sieht aus wie ein Monster. Falsch. Virus wäre richtig. Ich bin ein Computervirus, ihr Konservendosenwichter. Da stoppt euch der Durchzug in der Nase, was? Wer bist denn du? Nicht Müllers Kuh. Seht her, kommt Leute. Wir sind ein paar nette Computerviren genannt Glitches und haben uns euren Computer und das System in London unter den Nagel gerissen. Das ist ja unglaublich. Hier London, der Funk war abgebrochen. London, haben Sie das mit den Viren mitbekommen? Und wie? Wir haben diese Knilche hier auf unserem Wandmonitor. Extrem hässliche Subjekte. Schluss mit dem Geschwafel. Unser Boss will mal ein ernstes Wörtchen mit euch sprechen. Also hört schön zu. Smith, haben wir wirklich keinerlei Kontrolle mehr? Nein, nichts. Hier spricht Mr. Masterfit. Ich bin der Schöpfer der Viren. Ich und meine Hacker-Spezialisten werden die Weltherrschaft über alle Computer der Erde übernehmen. Das werden wir ja sehen, Sie Verbrecher. Nein, wir würden so unhöflich sein. Ihr werdet mir schön helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nicht im Traum! Wir reduzieren langsam, aber stetig die Leistung der Fusionskammer, bis es euch ungemütlich kalt wird. Also. Na, das gefällt euch nicht. Ihr habt 24 Stunden Zeit, die Computer eurer Rechenzentrale in 3 Containern verpackt an einen geheimen Treffpunkt zu bringen. Und jetzt wünsche ich den Jungs in London viel Spaß beim Verladen. Den Treffpunkt geben wir euch später bekannt. Und versucht ja nicht, den Computer zurückzuerobern. Da warten ein paar nette Fallen und die Glitches. Das wird euch nicht bekommen. Beeilt euch. Sonst findet ihr eure letzte Ruhe im ewigen Eis. Hey, Sie! Hören Sie! Weg. Das gibt es doch nicht. Jetzt sind wir in der Hand von einem verrückten Hackerboss und einer Bande von Computerviren. Da! Der macht ernst. Die Temperatur fällt. Langsam, aber stetig. Hier, London. Wir versuchen mit ein paar Antivirus-Programmen diesen Kitsches auf den Leib zu rücken. Bloß nicht! Haben Sie die Warnung nicht gehört? Ach, die blöffen sicher. Unterstehen Sie sich! Wir sind es, die eingefroren werden. Lassen Sie sich was anderes einfallen. Wenn Sie meinen. Machen Sie sich ja nicht in der Software zu schaffen. Nein, keine Sorge. Wir versuchen eine andere Lösung zu finden. Bleibt nur zu sagen, dass 76 Mann Besatzung in äußerster Lebensgefahr schweben. Herr Kimley, wieso wollen diese Hacker gerade die Computer ihrer Rechenzentrale? Und diese Rechner wurden speziell für unsere Zwecke gebaut. Sie basieren auf dem schnellsten Computerprozessor der Welt, mit dem wir die Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen, die bei dieser Masse an Forschungsdaten nötig ist. Ja, ich verstehe. Die wollen diese Spitzenrechner für ihre kriminellen Aktionen verwenden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Hoffen wir, dass denen in London etwas eingefallen ist. Ah, die melden sich gerade. Hier, London, haben eine Neuigkeit. Ja und? Wir haben in Deutschland einen Computervirenspezialisten ausfindig gemacht. Wir lassen ihn gerade mit einer F-16 herfliegen. Er ist noch recht jung. Ein Jugendlicher? Ja, was soll der denn machen? Wenn er sich an dem Rechner zu schaffen macht, frieren uns die Viren ein. Er gilt als Computergenie. Er hat schon Sachen hingebogen, die aussichtslos erschienen. Und keiner weiß, wie er das macht. Er lässt sich nicht in die Karten schauen. Ich weiß nicht. Er ist unsere einzige Chance. Over. Ich hoffe, Sie haben recht. Over and out. Jetzt wird es aber schon beängstigend kalt. Ich würde mal interessieren, was diese Viren in unserem Bordcomputer so anstellen. Sicher nicht Karten spielen. Raminos, dreh die Temperatur mal wieder ein bisschen runter. Geht klar! Das wird aber langsam unangenehm kalt hier. Hab dich nicht so. Du bist doch nicht so ein verweichlichter Mensch. Aber frieren tue ich trotzdem. Index und Async, habt ihr die Fallen fertig programmiert? Alles Tabletti, Paletti. Diesmal haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Falls uns jemand ans Fell oder ans Leder will, spielen wir mit dem ein Adventure-Spiel. Hier in der CPU kann uns nichts passieren. Klingt gut. Wir sitzen 60 Meter unter Tarnen von Eis in einer Softwareburg. Ich friere aber. Oh, du Kaltware. Reiß dich zusammen. Ich hab da eine Idee! Hä? Wenn wir hier so sicher sind, lasst uns doch eine Party feiern! Ja! Das haben wir schon lang nicht mehr gemacht! Ich besorg uns eine Lage Bitgrog! Dann wird Null auch wieder warm! Ja. Keine schlechte Idee. Und ich programmiere uns eine Runde Musik. Du, ich, mach ich. Oh ja, so ein bisschen Klima. Was wird Mr. Masterbit dazu sagen? Ach, du mit deinem Nörtel immer. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Alles zu Wilson, ja. Ich mach die Musik an, ich mach mich an die Musik. Und ich hol den Witzgrog. Das muss der Junge sein. Mhm. Bist du Danny? Bin ich. Guten Abend. Guten Abend. Schnell hier zum Streifenwagen. Und das Alt mal wieder. Kann man sagen. Bis wir in der Rechenzentrale sind, erkläre ich dir die Lage. Ich bin ganz Ohr. Also im Endeffekt geht es darum, die Besatzung der Nova Polaris zu retten und die Viren zu löschen, damit dieser Mr. Masterbit nicht unsere Rechner in die Hände bekommt. Das wäre katastrophal. Mit solch einer Rechenleistung kann er machen, was er will. Nicht auszudenken. Wie gesagt, ich brauche einen Raum, wo ich ungestört bin. Das ist meine einzige Forderung. Ja, ja, das hat uns schon der Datenschutzbeauftragte deiner Regierung erzählt, der uns seine Adresse gegeben hat. Wir haben das schon vorbereitet. Komm. So, alleine. Dann laden wir mal die Computer Force. Rom, seid ihr aktiviert? Ja, wir laufen. Uns gefällt es nicht, auf diesen Disketten gespeichert zu sein. Das ist einfach zu eng. Ihr habt's ja überlebt. Aber sprich, was haben es dir denn in London so eilig, dass sie dich gleich mit einem Düsenjäger abholen? Unsere lieben Glitches haben mal wieder zugeschlagen. Mal was Neues. Sie haben ein U-Boot entführt und wollen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, die Fusionskammer abschalten. Das ist ja ein starkes Stück. Wie gehen wir an die Sache ran? Was schlägst du vor? Hier in der Rechenzentrale kann ich nicht helfen. Ich würde sagen, ich scanne mich mit meiner Körpermolekulargraphie zu euch in den Rechner. Und dann senden wir uns heimlich in den Bordcomputer der Nova Polaris. Genau. Bis ich mich eingelesen habe, solltet ihr checken, wie das mit einer Funkverbindung zum U-Boot aussieht. Okay, bis gleich. Dann werde ich mal den Scanner anschließen. So, noch meine Körpermolekulargraphie-Daten laden. Und Scanner ab! Da bist du ja. Schön, euch zu sehen. Darf ich euch darauf hinweisen, dass uns wenig Zeit verbleibt, die Glitches zeitlich, räumlich und physisch zu entfernen? Hau, der Meister hat gesprochen. Habt ihr eine Funkverbindung herstellen können? Grit? Naja, so einigermaßen. Ist nicht das Gelbe vom Ramm, aber es müsste gehen. Dann lasst uns in den Bordcomputer der Nova Polaris funken. Wir müssen uns aber schon vor der Übertragung kampfbereit machen. Wenn die Glitches da auf uns warten, dann wird's brenzlig. Antivirus-Laser und Schutzschild sind aktiviert. Also Jungs, dann ab in den Äther. Grit, schalte um auf Übertragung. Ei, ei. Noch sind wir nicht in dem Schiff. Wow. Schnell, in Deckung. Fehlanzeige, keine Glitches. Trotzdem, bleibt unten. Deku da, scanne die Umgebung. Selbstverständlich. Und? Die Glitches sind zwar nicht in nächster Nähe, aber im System. Moment. Erstaunlich. Was? Gut, dass wir nicht sofort in den Hauptteil des Rechners gedüst sind. Da sind Fallen. Oh, ja, soweit ich das erkennen kann, ist eine der Fallen mit einem Auslöser versehen, der abrupt und ohne Gnade die Fusionskammer ausschaltet. Oh, das ist was bedeutet, dass die Temperatur in den Keller geht? Schön, wie du das so umgangssprachlich ausdrückst. Wie sollen wir jetzt vorgehen? Meine Analyse sagt mir noch etwas. sehr seltsam. Mach's nicht so spannend! Die Fallen sind wie ein Irrgarten angeordnet. Die Datenbusse sind unlogisch verknüpft. Die Glitches haben einen komischen Humor. Kann man wohl sagen. Die Fallen sind alle hintereinander programmiert. Das heißt, wir sind gezwungen, uns durch jede einzeln durchzubeißen. Dann auf zur ersten Falle! Wir müssen äußerste Vorsicht walten lassen. Sonst sind wir die erste tiefgefrorene Software der Welt. Nähern wir uns der ersten Hürde lieber langsam. Wer weiß. Da, eine Art Zeichen. Was soll das bedeuten? Eine Sekunde. Ich prüfe, ob wir das Zeichen berühren können. Wir können. Dann drücke ich jetzt drauf. Ich glaub's nicht. Was soll das? Hier bin auch ich mit meinem Latein am Ende. Eine Nachricht. Was steht da? Wann fand die Französische Revolution statt? Wie? Oh nein, diese kranken Viren, die spielen ein Adventure-Game mit uns. Wie meinst du das? Die stellen uns Fragen und wir müssen sie beantworten. Mit solchen Spielen habe ich mit meinen Freunden Stunden, ach was sage ich, Tage haben wir vor dem Bildschirm verbracht. Und dieser Auslösemechanismus zum Abschalten der Wasserstofffusion wird aktiviert, wenn wir eine falsche Antwort geben. Oh, es hilft alles nichts. Da müssen wir jetzt durch. Also, wann war die Französische Revolution? 1789. Da hast du im Geschichtsunterricht aber gut aufgepasst. Naja, ich musste da mal so eine Strafarbeit schreiben. Da warst du geistig wohl eher am Programmieren als bei historischen Fakten. Wie auch immer. Debug, gib das Datum ein. Sicher? Wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Dann gebe ich das mal ein. Freuen wir uns nicht zu früh, da sind noch an die 150 Fragefallen. Und wir wissen nicht, ob die nicht eine Falle so programmiert haben, dass sie trotzdem zuschnappt, obwohl wir die richtige Antwort eingegeben haben. Da hat Mikron recht. Das ist Risiko. Aber wir müssen diese verrückte Horde stoppen. Dann zur nächsten Frage. Sehr witzig. Und? Wie lautet die Frage? Was bedeutet dieser Satz? Jelai kalitera opios jelai telefteos. Klingt irgendwie spanisch. Nein, nein, eher bulgarisch. Ihr Banausen, das ist griechisch. Und was heißt das? Moment. Das heißt so viel wie, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Schnell gib's ein. Und zur nächsten. London, bitte kommen! Hier, London! Wir halten nicht mehr lange durch. Hat der Junge etwas gegen die Viren ausrichten können? Wissen wir nicht. Er hat sich in einem Raum eingeschlossen und seitdem nicht mehr gemeldet. Das Ultimatum läuft in einer Stunde ab. Wie schnell sinkt die Temperatur? Auf alle Fälle zu schnell. Wir sitzen hier alle schon in Anoraks bei bereits 2 Grad minus. Wir können nur hoffen, dass der Junge es schafft. Hoffen? Er muss es schaffen. Over. Nur Mut. Over and out. Sie die Musik? Wo kommt die denn her? Aus dem Lautsprecher von dem Computermonitor. Und diese Geräusche, das klingt, als würde da drin jemand eine Party feiern. Sehr seltsam. Gib mir noch was von dem Mitgrog. Das ist okay. Ihr darf angreifen. Danke. Na nun, ist die jetzt wärmer? Ja, richtig heiß. Siehste? Mega hört. Kommen. Ruhe, Ruhe, Felizium, der Boss. Ihr Megahert, was gibt's? Boss? Was ist los mit dir? Du kriegst ja vollkommen betrunken. Ach was, wir haben nur ein bisschen Ram-Limo getrunken. Du kannst vielleicht lügen, aber deine Stimme nicht. Ihr Nieten, In einer Stunde läuft das Ultimatum ab und ihr seid vollkommen betrunken. Ach, das macht doch nichts. Wir haben den Laser so verstellt, dass er auf dem Rumpf des Bootes zielt. Sollten die nicht die Computer rausrücken oder in eine unserer Fallen tappen, schmelzen wir ein Loch in das Boot und dann ist der Ofen sowieso aus. Naja, dann gebt diesen Umweltfritzen den Treffpunkt für die Computerübergabe durch. Und hört mit dem Gesaufe auf! Ja, wir steigen jetzt um auf die Ram-Limo. Wenn ihr zurück seid, könnt ihr was erleben. Over! Wenn ihr zurück seid, könnt ihr was erleben. Over. Linus, mach mir mal eine Verbindung zu diesen U-Boot-Karten. Sekündchen, ja, sofort. Oh, oh mein Gott, mir wird übel. So, das war die vorletzte Fragefalle. Naja, soweit hat es ja gut geklappt. Ja, die noch und dann sitzen wir im Hauptraum. Da geht's dann rund. Ja, macht euch kampfbereit. Wir müssen sie überraschen. Alle Systeme bereit. Gut, dann zur Frage. Meine Güte, denen sind die Ideen aber auch nicht ausgegangen. Also, die Frage lautet wie folgt. Wie viele Einwohner hat das Bundesland, Bayern? Die Zahl muss genau mit dem aktuellen Stand des Computers in der Einwohnermeldezentrale übereinstimmen. Oh. Debug, schaffst du es, via Datenfernübertragung den Computer anzuzapfen und diese Zahl zu beschaffen? Ich probier's. So. Die Modemkennung. Jetzt noch der ID. Ha, ich hab's. 11.356.974. Noch ein Sprachrätsel. Moment, ich übersetze. 11.356.974. Also, wenn Deko da die Zahl eingegeben hat und die Sperre offen ist, überrumpeln wir sie. Ja. Dann gebe ich die Zahl jetzt ein. 11.356.974. So, das hätten wir. Also, rein ins Vergnügen. Psst, Moment. Hört ihr das? Klingt nach einer ausgelassenen Party. Das sind die Glitches. Wie, das gibt's doch nicht. Computerviren feiern ein Fest? Ist doch prima, dann haben wir leichtes Spiel. Los, greifen wir sie an. Oh, ja. Da sind sie. Löscht sie. Wie kommen denn die hier rein, hä? Also, Index, ich dachte, eure Fallen seien wasserdicht. Verstehe ich auch nicht. Schmutzschild, Schutzschild aktivieren. Aber leise. Ist aktiviert. Ich hab dann noch eine Sperrfalle mit einem besonderen Trick aufgebaut. Die kommen nicht direkt an uns ran. Ja, aber in unserem Zustand können wir nichts ausrichten. Wir sollten abhauen. Schnell hier zum Sunkfender. Error. Funksender und heim zu Mama Masterbit. Da werde ich mir erst mal gehörig ausschlafen. Die Glitches machen sich dünne, wollen sich wegfunken. Meine Güte, wie die rumtorkeln. Die sind ja total besoffen. Los, wir müssen sie aufhalten. Stopp! Die haben da noch eine letzte Falle vor dem Hauptspeicher installiert. Wir können da nicht durch, sonst wird der Auslöser aktiviert. Mist, gleich sind sie auf und davon. So. wir können uns wegfunken, können wir. Ciao, ihr nüchternen Programmchen-Lämmchen. Auf bald, wir freuen uns schon. Vielleicht gehen wir ja auch mal einen trinken. Und noch viel Spaß mit der letzten Falle. Los, Index, ab geht's. Weg sind sie. Schnell, Grit, kannst du den Funk irgendwie unterbrechen und sie löschen? Mikrosekündchen und Störfunk ab. Funk unterbrochen, alle zu übertragenden Daten gelöscht. Auch die Glitches? Auch die Glitches. Hey! Ja! Es ist ja sehr schön, dass wir die Glitches los sind, aber dieser Mr. Masterbit wird sie einfach wieder laden und woanders einen Überfall starten lassen. Es muss uns endlich gelingen, diesen Mr. Masterbit und seine Hackerbande aufzuspüren und ins Gefängnis zu bringen. Ihr habt ja recht. Aber ich muss euch auf die Temperatur hinweisen. Die Besatzung des U-Bootes wird bei dieser Kälte nicht mehr lange durchhalten. Welche Temperatur haben die denn jetzt? Bereits 12 Grad minus. Puh, bei uns hier ist es auch nicht gerade warm. Stimmt, wenn du das so sagst, wird mir auch richtig kühl um die Sensoren. Wir müssen das Boot wieder unter Kontrolle bringen. Um aber in die Hauptspeicherbauteile zu gelangen, müssen wir erst die letzte Fragefalle beantworten. Und? Wie mir scheint, eine Rechenaufgabe. Na, das ist ja genau das Richtige für dich, Dekodar. Na, die ist nicht gerade kurz. Debug, diktiere mir bitte die Zahlen. Geht klar. Also, Integral x Sinus x dx in den Grenzen 0 ja. bis Pi halbe durch Wurzel Tangens Pi Viertel Quadrat. Multipliziert mit ln Cosinus 30 Grad durch 1.756.468. 1.756.468. Das war's. Das hat jetzt gut 5 Minuten gedauert. Und? Wie lautet das Ergebnis, Dekodar? 0. Wie bitte? 0. Das amtliche Ergebnis heißt 0. Da rechnet man sich fast lahm und dann kommt 0 heraus. Das ist Mathematik. Schnell, gib die Null ein. Schon geschehen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Glitches haben uns ausgetrickst. Diese letzte Fragefalle hat genau entgegengesetzt funktioniert. Der Auslöser ist bei der richtigen Antwort aktiviert worden. Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Erstaunlich. Was ist erstaunlich? Die Auslöser der anderen Fallen waren so programmiert, dass sie die Fusionskammer abschalten. Ja und? Die Fusionskammer erzeugt jetzt aber wieder mehr Energie und das linear steigend. Das kann nichts Gutes heißen. Mikron, kannst du checken, was das zu bedeuten hat? Ich versuch's. Das ist übel. Red schon. Die Glitches haben den Schmelzlaser des U-Bootes verstellt. Hä? Er zielt genau auf den Rumpf des Schiffes und schmilzt sich mit zunehmender Energie durch den Metallmantel. Wie lange dauert es, bis der Laser durch den Rumpf durch ist? Ich schätze so an die 10 Minuten. Debug, kannst du die Verstellmechanik umprogrammieren? Da ist nun wirklich nichts mehr zu machen. Die Glitches haben die Steuersoftware komplett zerstört. Was tun wir jetzt? Danny, hast du eine Idee? Dekodar, haben wir Zugriff auf die Messsensoren am Rumpf des Schiffes? Ich prüfe das. Ja, wir haben Zugriff. Was hast du vor? Also, folgende Idee. Debug begibt sich an den Messsensor, der direkt raus ins Wasser oder besser ins Eis führt. Hör mal langsam. Debug, sei still. Dort scannt sich Debug aus dem Computersystem und verwandelt sich in einen Androiden. Und mit dem Antivirus-Laser kann er sich den Weg zum Eisbrecher-Laser freischmelzen und ihn dort wieder in die richtige Position bringen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Ich bin damit nicht einverstanden. Soll Danny sich doch verwandeln? Du weißt genau, dass ihr in der wahren Welt nur ein paar Zentimeter groß seid. So kommst du viel schneller zu dem Laserkopf. Danny hat recht. Aber ich muss euch wieder einmal zur Eile drängen. In 6 Minuten und 24 Sekunden hat der Laser die Außenwand durchdrungen. Also los, bereiten wir alles vor! Quiz. Haben Sie endlich herausgefunden, was los ist? Die Fusionskammer erzeugt immer mehr Energie. Was? Oh Gott, der Schmelzleser ist auf den Rumpf gerichtet und verpasst uns ein Loch. London, hier Nova Polaris, bitte kommen! Der Funk ist tot. Smith, können wir irgendetwas tun? Nein, nichts! Das ist das Ende. Dieser Junge in London hat uns auch nicht geholfen. Deebug, bist du an dem Messsensor angekommen? Ja, bin jetzt da. Deebug, im Eis hast du wenig Zeit. Deine Energie reicht nur für 7 Minuten. Danke für die Information. Wir scannen dich jetzt aus dem Computer. Ist mit dem Antivirus-Laser alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Dann los! 3, 2, 1 und ab geht's. Wir haben nur noch 3 Minuten. Deebug, beeil dich, die Zeit läuft uns davon! Ja, ja. Bei allen Computern der Welt, eine Software, die sich durch das Eis der Antarktis schmilzt. Deebug, schneller! Was denkt sich der denn? Meine Sensoren sagen mir, dass du gleich an der Justiervorrichtung angekommen bist. Siehst du schon etwas? Ja, ich sehe den Schmelzlaser. Puh, der hat ganz schön Energie. Du musst unter den Laserkopf. Verstanden. Ah, hier ist die Verstellmechanik. Schnell, die Waage, es bleiben nur noch Sekunden. Dann haben wir ein Leck im Rumpf. Dann ist es aus. Achtung! Ich verstell jetzt den Laser! Vorsicht, dass du nicht in den Laserstrahl kommst. Es ist höllisch heiß hier! So, noch ein Stück! Gut so, Deebug. Noch etwas nach links. So! Du hast es geschafft. Deebug, das war eine Meisterleistung. Schnell! Du musst nun zurück in den Rechner. Du hast fast keine Energie mehr. Es ist sehr beruhigend. Mir wird immer kälter. Deine Energie lässt nach. Beeil dich! Der Antivirus-Laser lässt nach. Reiß dich zusammen! Ich werde so müde. Bleib wach! Gleich hast du es geschafft! Ich sehe lauter Sterben. Ist er schon in Reichweite, dass wir ihn wieder einscannen können? Es fehlt nicht mehr viel. Deebug, noch ein kleines Stückchen, dann haben wir dich. Er halluziniert. Er bewegt sich aber noch auf den Messsensor zu. Gleich. Mikron, gib mir bitte volle Leistung für Deebugs Retransformation. Okay. Ich versuche es. Und los. Ich brauche mehr Leistung. Es klappt. Er ist wieder im Rechner. Grit, sauge ihn zu uns. Geht klar. Da ist er. Hoppla, wie sieht er denn aus? Er ist fast deaktiviert. Wenn wir nicht schnell... Grit, schnell, gib Deebug Bite-Shocks, damit er wieder zu laufen beginnt. Und? Nichts. Ich glaube, es ist zu spät. Ach, mach weiter. Er darf nicht gelöscht werden. Tut sich was. Wo bin ich? Ja! Hey! Willkommen, du bist wieder unter uns. Ich glaube, um ein Haar hättet ihr ohne mich weiter nach Hackern und Computerviren suchen müssen. Jetzt sollten wir aber schnell die Steuer- und Betriebssoftware des U-Boots in Ordnung bringen, damit die Besatzung weiß, dass sie außer Gefahr ist. Ja, die sitzen bestimmt wie auf heißen Kohlen. Ich glaube eher wie auf Eis. Ich bringe den Schmelzlaser und das Hitzeschild in Ordnung. Danny, du solltest dich schnell nach London funken. Die wollen sicher auch wissen, was mit dir los ist. Oh, die denken doch, ich bin in dem Zimmer, wo ich mich eingeschlossen hatte. Dann nichts wie ab mit dir. Wenn wir hier fertig sind, düsen wir zurück nach Deutschland in deinen PC. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, bye, tschüss. Und wir geben der U-Boot-Besatzung Bescheid. Der Alarm ist aus. Da, die Systeme laufen wieder. Wir werden doch nicht etwa in letzter Sekunde gerettet. Sehen Sie, eine Nachricht auf dem Hauptschirm. Was steht da? Ihr Bordcomputer wurde von den Viren befreit und läuft wieder planmäßig. Schmelzlaser und Hitzeschild arbeiten mit 100%iger Leistung. Ihr Retter war Daniel Benke. Hallo, Nova Polaris, hier London. Haben Sie das mitbekommen? Sie sind gerettet. Ja, fantastisch. Der Junge ist ein Genie. Übermitteln Sie ihm unseren größten Dank. Das werden wir ihm nie vergessen. Das werde ich tun. Over. Dann auf bald in London. Over and out. Endlich zurück. Bin ich müde. Oh, die haben das schon mitbekommen. Ja, gleich. Danny, das hätten wir nie gedacht, dass du das System und die Nova Polaris rettest. Eine großartige Leistung. Ja, ja. Entschuldigen Sie, ich muss mich setzen. Frau Kimbley und die Besatzung sind überglücklich und übermitteln dir die... Er ist eingeschlafen. So was. Er sieht aus, als hätte er eine längere Reise hinter sich. Lassen wir ihn schlafen. Was Programmieren so müde machen kann.